يلا يلا شفتك بعيني وما حدا قلي يلي حامل هوية زرقة راسه يعلي شفتك. So klingt der Beginn des neuesten Rap-Songs von MC Tamarrod. Der 21-jährige Rapper lebt im palästinensischen Flüchtlingslager Nahr el-Bared im Nordlibanon. Das Camp wurde im Sommer 2007 in einem 15-wöchigen Krieg vollständig zerstört. جايب معي هموم من قلب مخيم مهدوم انا عم بشن هجوم كلمات بعقلي بضل الدور نهر البارد مسيج بحد. Sorgen aus dem Inneren des zerstörten Camps tragend, kündet MC Tamarrod einen verbalen Angriff auf die Belagerung des Flüchtlingslagers durch die libanesische Armee an. Farhan Abu Siam, so MC Tamarrods richtiger Name, sieht sich als Rebell. Er ist Nahr el-Bared's erster und einziger Rapper. In Libanons palästinensischen Flüchtlingslagern Nahr el-Bared und Burj Barashneh aufgewachsen, weiß er, dass Hip-Hop in der palästinensischen Gesellschaft umstritten ist. Viele Leute mögen Rap nicht, weil sie gegen westliche Musik oder Elemente wie den Beat sind, erklärt Abu Siam. Er fordert die Gesellschaft auf, Hip-Hop eine Chance zu geben und betont, dass er nicht in einer fremden Sprache rappe, sondern arabische Wörter und die Sprache der Camps verwende. Abu Siams Inspirationsquellen sind Rap-Crews wie Katibe Khamse und Eyewoys aus Beiruts Flüchtlingslager Burj Barashneh und Hip-Hop-Gruppen aus Palästina wie Ramallah Underground oder Dam. Ihr Stil ist alles andere als oberflächlich und auf pure Unterhaltung oder Kommerz aus. Palästinensische Rapper sind meist durch ihre Herkunft gezeichnet, betonen ihre marginalisierte, unterdrückte Stellung und betrachten ihre Worte als Waffen in ihren politischen und sozialen Kämpfen. MC Tamarrod nimmt kein Blatt vor den Mund. Er rappt über das miserable Leben in Nahr el-Bared nach dem Krieg. Mit dem autonomen Medienkollektiv A-Films produzierte er neulich einen kurzen Videoclip. Vor einer mit Einschusslöchern überzogenen Wand eines ausgebrannten Hauses gestikulierend, thematisiert er den zerstörerischen Krieg von 2007. Jene, die zuschlugen, rannten davon, jene, die vorbeikamen, plünderten, und einige von ihnen legten Feuer, rappt MC Tamarrod, implizit die libanesische Armee anklagend. Nahr el-Bared ist nach wie vor abgeriegelt und gilt als militärische Sperrzone. Die Armee unterhält 5 Checkpoints an den Eingängen zum Camp. Zutritt ist nur mit speziellen Bewilligungen möglich, welche beim Armeegeheimdienst beantragt werden müssen. Journalisten können nicht frei arbeiten. Wir sind umzingelt und leben wie in einem Gefängnis. In anderen Flüchtlingslagern können die Menschen auf normale Weise kommen und gehen, klagt Abu Siam. Die Armeepräsenz in und um Nahr el-Bared ist eines der Hauptthemen, über die MC Tamarrod rappt. حاجب هالجدار ترفع من اول ما شفتك فهمت شو بدك شو يا هات الهويه وين التصريح. MC Tamarrod rappt, er habe vom ersten Moment an begriffen, dass die Armee die Flüchtlinge zu kontrollieren, schikanieren und unterdrücken beabsichtige. Doch er verspricht Widerstand. عم بحكي بحريه بكلمات فلسطينيه مخيم جيه جنودي بتتحركش باللي رايح واللي جاي بدي تمرنز عم يطلع عضلات بس شكله انسان جبان من حصار لحصار الدمار عم قد الانظار. Die libanesische Armee bezeichnet die Checkpoints und Bewilligungen als notwendig, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Zitat, indem die Infiltration von Terroristen und gesuchten Personen, der Schmuggel von Waffen, Sprengstoff und illegalem Material verhindert wird. Charlie Higgins, Projektmanager für Nahr el-Bareds Wiederaufbau der ANRWA, der UNO-Agentur für Palästina-Flüchtlinge, ist diesbezüglich anderer Meinung. You do that at a cost, you do that at a great cost. For the people inside the camp, because actually it is a significant barrier to the recovery of the camp in every sense. Die Leute im Camp leiden unter den Maßnahmen der Armee, sagt Higgins. Er betont, die Sicherheitsvorkehrungen seien ein bedeutendes Hindernis für den Wiederaufbau des Flüchtlingslagers. Abu Siam nimmt seine Songs im Studio Al-Mukhayemat im Flüchtlingslager Burj Barashneh auf. Das Camp in der südlichen Peripherie Beiruts ist die Geburtsstätte palästinensischen Hip-Hops im Libanon. Es beherbergt die beiden Rap-Gruppen Eyewoys und Katibe Khamse. Beide Crews kämpfen mit ihren Worten gegen die verschiedenen Formen der Diskriminierung der ungefähr 250.000 palästinensischen Flüchtlinge im Libanon. Sie greifen aber auch das Establishment ihrer eigenen Gesellschaft an. Sie beschuldigen die NGOs und die politischen Parteien der Korruption und des Verrats an der palästinensischen Sache. Junge Palästinenser in Abu Siams Alter sehen meist keine positive Zukunft im Libanon. Emigration ist oft ihr einziges Ziel. Viele haben die Hoffnung verloren, dass den palästinensischen Flüchtlingen nach 60 Jahren Anwesenheit im Libanon doch noch Arbeits- und Eigentumsrechte zugestanden werden. In diesem Land gibt es nichts für Palästinenser außer Rassismus. Es ist hart für uns, sagt Mahmoud Jishtawi. Der junge Vater von zwei Kindern lebt mit seiner Familie in einer Art Baubaracke. 18 Quadratmeter für 4 Personen. Stawi beklagt sich, dass es für Palästinenserinnen und Palästinenser im Libanon sinnlos sei, zu studieren. Es gibt keine Arbeitsmöglichkeiten, du studierst und nachher sitzt du zu Hause herum, weil es keine Arbeit gibt, sagt der junge Flüchtling. Stawi arbeitet gegenwärtig 2 Stunden täglich. Mit einem Bus sammelt er morgens 75 Kinder im Flüchtlingslager ein und fährt sie zum Kindergarten. Am Mittag bringt er sie wieder nach Hause. Mit seinem kleinen Einkommen kann er seine Familie nicht ernähren. Als neulich eine Delegation aus Geberländern nach Elbere besuchte, protestierten Bewohnerinnen der temporären Unterkünfte. Sie forderten allerdings nicht etwa mehr Hilfe, sondern Visa zwecks Emigration. Charlie Higgins von der UNRWA macht dafür vor allem die festgefahrene wirtschaftliche Situation verantwortlich. I would say from an economic point of view, not very much has changed since that initial period. Higgins sagt, seit Kriegsende habe sich weder die Wirtschaft regeneriert, noch die Beschäftigungssituation verbessert. Die Zerstörung des Flüchtlingslagers und seines einst lebendigen Marktes, der stockende Wiederaufbau und die andauernde Belagerung des Camps durch die libanesische Armee haben die Verbreitung von Arbeitslosigkeit begünstigt. Kaum jemand hat Arbeit, klagt der Rapper Abu Siam. Vor dem Krieg seien die Leute beschäftigt gewesen, doch nun seien alle deprimiert. Er hofft, dass es im Falle eines Wiederaufbaus nach Elberitz einst ein Studiumcamp geben werde, wo er seine Rap-Songs aufnehmen könnte. Gegenwärtig arbeitet MC Tamarud an 2 neuen Hip-Hop-Songs. Er wird wiederum nach Beirut fahren müssen, um sie aufzunehmen. تحية لكل المخيمات ولكل شهيد مات